Grüße. Ich ist uns zurückgeflogen. Jederzeit waren wir total aktiv. Wir haben einen Haufen Power gehabt. Und alles hat total easy ausgeschaut. Einen Haufen Freund haben wir gehabt. Und jede Nacht haben wir Party gefeiert. Everything was total easy. Und wir waren überhaupt total cool. Es gab einmal eine Zeit. Vor einem Haufen Jahre. Wo wir gedacht haben, dass wir Helden waren. Das waren die Jahre, als wir damals jung und schön gewesen sind. Als wir jung und schön gewesen sind. Alles ist uns zugeflogen. Jederzeit waren wir total aktiv. Wir haben einen Haufen Power gehabt. Und alles hat total easy ausgeschaut.